Meine Damen und Herren, hier beginnt Niemandsland. Es ist Samstag, der 20. Juli 2013. Herzlich willkommen zu einer neuen Sendung. Wir senden wie immer direkt von hier aus dem Herzen Barcelonas, von hier von der Plaza Real. 2 Stunden Musik, Geschichte, Kultur, Unterhaltung. Am Mikrofon begrüßt Sie wie immer Delle Fiescart. Herzlich willkommen. Bienvenidas y bienvenidos. Es sieht so aus, als wäre es nun endgültig vorbei mit der Gedankenfreiheit. Eine Regression. Durch das Installieren von unglaublichen Horch- und Lausch- und Schnüffelsystemen rund um uns her, sowohl in den Computern, im Internet, als auch mit Kameras auf den Straßen, mit Lausch- und Richtmikrofonen, mit riesigen golfballartigen, fast Science-Fiction-artigen Lauschzentralen auf der ganzen Welt, ist es wirklich vorbei mit der Gedankenfreiheit. Jeder Gedanke, der ausgesprochen oder aufgeschrieben oder irgendwo dokumentiert wird, wird auch registriert, analysiert und nach einem Algorithmus bewertet. Willkommen im Niemandsland. Die Gedanken sind nicht mehr frei. Die Gedanken sind frei. Wer kann sie erraten? Sie fliehen vorbei wie nächtliche Schatten. Kein Mensch kann sie wissen. Kein Jäger erschießen. Bleibet dabei, die Gedanken sind frei. Sie fliehen vorbei wie nächtliche Schatten. Kein Mensch kann sie wissen, kein Jäger erschießen. Es bleibt dabei, die Gedanken sind frei. Ich denke, was ich will und was mich beglückt, doch alles wird mir still und wie es sich schickt. Mein Wunsch und Begehren kann niemand verwehren, es bleibt dabei, die Gedanken sind frei. Ein im finsteren Kerker, das alles sind rein vergebliche Werke, denn meine Gedanken zerreißen die Schranken und Mauern entzwei, die Gedanken sind frei. Die dem Geheimdienstenthüller Edward Snowden nahestehende US-Journalist Glenn Greenwald will nach Angaben des Verlages Metropolitan Books in einem Buch weitere Informationen zur Ausspähpraxis der USA veröffentlichen. Der Journalist, der für den britischen Guardian arbeitet, hatte als erster die Enthüllungen des Whistleblower Snowden publik gemacht. Das Buch werde im März 2014 erscheinen und neue Enthüllungen darüber enthalten. Inwieweit der Privatsektor in den Ausspähskandal involviert ist, erklärte das Verlagshaus am Donnerstag. Das Buch werde sich mit den tentakelartigen Folgen der US-Überwachungspraxis in den USA sowie im Ausland beschäftigen, hieß es. Die Bundesregierung Deutschlands beteilige sich an dem Spionagesystem zwar nicht in dem Maße wie Großbritannien oder die USA, aber in großem Rahmen, sagte Greenwald. In der ARD-Sendung Beckmann, in der Greenwald am Donnerstag zugeschaltet war, sprach der US-Journalist von bis zu 10.000 streng geheimen Dokumenten, die er von Snowden bekommen habe. Auch ein Spiegeljournalist soll die Dokumente erhalten haben, so Greenwald. Er besitze die Dokumente seit rund 7 Wochen und sei dabei, sie zu sichten. Einige der Dokumente seien sehr, sehr kompliziert. Er könne nach der bisherigen Auswertung aber bereits sagen, dass es eine extreme Zusammenarbeit zwischen dem US-Geheimdienst NSA und Privatunternehmen wie Facebook, Google und Skype gebe, sagte der US-Journalist und Blogger in der Sendung. Snowden hatte Anfang Juni mit der Enthüllung geheimer Überwachungsprogramme der USA und Großbritanniens für Aufsehen gesorgt. Die Dokumente hat er unter anderem Greenwald zugespielt. Systeme massiver, durchdringender Überwachung. Statement Edward Snowdens vor Pressevertretern auf dem Moskauer Flughafen Sheremetyevo. Kompass, die Zeitung der Piratenpartei, veröffentlichte am Samstag das von WikiLeaks verbreitete Statement Edward Snowdens, dass dieser am Tag zuvor vor Pressevertretern auf dem Moskauer Flughafen Sheremetyevo verlas. Individual citizens have the duty to violate domestic laws to prevent crimes against peace and humanity from occurring. Hallo. Mein Name ist Ed Snowden. Vor etwas über einem Monat hatte ich Familie, ein Haus im Paradies und ich lebte in großem Wohlstand. Ich hatte auch die Fähigkeit, ohne irgendeinen richterlichen Beschluss, Ihre Nachrichten zu suchen, zu beschlagnahmen und zu lesen. Jedermanns Nachrichten zu jeder Zeit. Das bedeutet die Macht, das Schicksal von Menschen zu ändern. Die Macht, das Schicksal von Menschen zu ändern. Es ist auch ein schlimmer Rechtsbruch. Der 4. und 5. Anhang zur Verfassung meines Landes, die USA, Artikel 12 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte und zahlreiche Statuten und Vereinbarungen verbieten solche Systeme massiver, durchdringender Überwachung. Obwohl die US-Verfassung diese Programme für illegal erklärt, argumentiert meine Regierung, dass geheime Gerichtsentscheidungen, die die Welt nicht sehen darf, auf irgendeine Weise eine illegale Vorgehensweise legitimieren. Diese Entscheidungen korrumpieren schlechterdings die grundlegendste Vorstellung von Rechtsprechung, so dass sie offengelegt werden müssen. Unmoralisches kann nicht moralisch gemacht werden durch Einsatz von Geheimgesetzen. Ich glaube an das Prinzip, das in Nürnberg 1945 deklariert wurde. Individual citizens have the duty to violate domestic laws to prevent crimes against peace and humanity from occurring. Einzelpersonen haben internationale Pflichten, welche über die Verpflichtungen von nationalem Gehorsam hinausgehen. Daher haben Bürger die Pflicht, lokale Gesetze zu brechen, um Verbrechen gegen den Frieden und die Menschlichkeit zu verhindern. Dementsprechend tat ich, was ich als Recht anerkannt habe, startete eine Kampagne, um dieses Fehlverhalten zu korrigieren. Ich habe nicht versucht, mich zu bereichern. Ich habe nicht versucht, US-Geheimnisse zu verkaufen. Ich habe mich nicht mit einer ausländischen Regierung verbündet, um meine Sicherheit zu garantieren. Stattdessen habe ich mein Wissen an die Öffentlichkeit gebracht, damit öffentlich diskutiert werden kann, was uns alle betrifft. Und ich habe die Welt um Gerechtigkeit gebeten. Diese moralische Entscheidung, der Öffentlichkeit über Spionage, die uns alle betrifft, zu berichten, habe ich teuer bezahlt. Aber es war richtig. und ich bereue nichts. But it was the right thing to do and I have no regrets. Seitdem haben Regierung und Geheimdienste der Vereinigten Staaten versucht, an mir ein Exempel zu statuieren. Als Warnung an alle, die es mir gleich tun könnten. Ich wurde zum Staatenlosen gemacht und für meine politische Meinungsäußerung verfolgt. Die Regierung der Vereinigten Staaten hat mich auf No-Fly-Listen gesetzt. Sie forderte Hongkong auf, mich zurückzuschicken, außerhalb des Rahmens ihrer Gesetze und als direkten Verstoß gegen das Verbot der Ausweisung und Nichtzurückweisung im internationalen Recht. Sie drohte Ländern mit Sanktionen, die für meine Menschenrechte und das UN-Asylsystem einstehen würden. Sie taten sogar den beispiellosen Schritt, militärische Verbündete anzuweisen, das Flugzeug eines lateinamerikanischen Präsidenten zur Landung zu zwingen, um nach einem politischen Flüchtling zu suchen. Diese gefährlichen Eskalationen repräsentieren eine Bedrohung nicht nur für die Würde Lateinamerikas, sondern auch für die grundlegenden Rechte jeder Person, jeder Nation, frei von Verfolgung zu leben, Asyl zu suchen und gewährt zu bekommen. Doch auch im Angesicht dieser historisch unverhältnismäßigen Aggression haben weltweit Länder Unterstützung und Asyl angeboten. Diesen Nationen, darunter Russland, Venezuela, Bolivien, Nicaragua und Ecuador, gebührt meine Dankbarkeit und mein Respekt dafür, dass sie sich als erste gegen mächtigere und gegen Menschenrechtsverletzungen eingesetzt haben. Weil sie der Einschüchterung widerstanden haben, gebührt ihnen der Respekt der ganzen Welt. Es ist meine Absicht, in jedes dieser Länder zu reisen, um meinen persönlichen Dank dem Volk und seinen Regierungen mitzuteilen. Heute verkünde ich, dass ich alle Angebote von Unterstützung oder Asyl, die mir angeboten wurden, und alle anderen, die mir in der Zukunft angeboten werden, formell akzeptiere. Zum Beispiel mit Gewährung von Asyl durch Venezuelas Präsident Maduro ist mein Asylbewerberstatus jetzt formal geklärt und kein Staat hat eine Grundlage, mit der er dieses mein Recht auf Asyl beschränken oder beeinflussen könnte. Wie wir gesehen haben, haben jedoch einige Regierungen in Westeuropa und Nordamerika eine Bereitschaft demonstriert, außerhalb des Gesetzes zu handeln und sind auch heute noch bereit dazu. Diese rechtswidrige Drohung macht es für mich unmöglich, nach Lateinamerika zu reisen und dort mein Asyl wahrzunehmen, wie es nach allgemein gültigen Gesetzen vorgesehen ist. Dieser Wille mächtiger Staaten, extralegal zu handeln, stellt eine Bedrohung für uns alle dar und darf nicht erfolgreich sein. So bitte ich um Ihre Unterstützung, ein sicheres Geleit für eine Reise nach Lateinamerika zu erhalten, sowie um die Beantragung von Asyl in Russland so lange, bis diese Staaten sich dem Recht fügen und mein Reiseanspruch legalisiert ist. Ich will meine Anfrage an Russland absenden und hoffe, dass sie positiv angenommen wird. Individual citizens have the duty to violate domestic laws to prevent crimes against peace and humanity from occurring. Accordingly, I did what I believed right and began a campaign to address what I witnessed. I did not seek to enrich myself. I did not seek to sell U.S. secrets. That moral decision to tell the public about spying that affects all of us has been costly, but it was the right thing to do and I have no regrets. My number one request would be that I have some kind of legal status to travel and perhaps stay in Russia while this situation involving the breach of my rights is resolved. We essentially have secret laws that direct secret surveillance, and they're largely interpreted by a secret court. I do feel strongly that this is a debate that should have been started by elected officials and not Mr. Snowden. Hallo, mein Name ist Ed Snowden. Vor etwas über einem Monat hatte ich Familie, ein Haus im Paradies und ich lebte in großem Wohlstand. Ich hatte auch die Fähigkeit, ohne irgendeinen richterlichen Beschluss, Ihre Nachrichten zu suchen, zu beschlagnahmen und zu lesen. Jedermanns Nachrichten zu jeder Zeit. Das bedeutet, die Macht, das Schicksal von Menschen zu ändern. Individual citizens have the duty to violate domestic laws to prevent crimes against peace and humanity from occurring. Dieser Wille mächtiger Staaten, extralegal zu handeln, stellt eine Bedrohung für uns alle dar und darf nicht erfolgreich sein.

Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Aber es hat niemand vor, einen Überwachungsstaat in Deutschland zu errichten. Wir wandeln uns von einer Rechtsgesellschaft in eine Sicherheitsgesellschaft. Und das geht über den Apparat der Militarisierung. Und das ist das Bedrohliche. Soweit es hat niemand vor, einen Überwachungsstaat in Deutschland zu errichten. Liebe Mitbürger, ich möchte Ihnen den neuen elektronischen Reisepass der zweiten Generation heute vorstellen. Im neuen Pass werden nun zwei Fingerabdrücke gespeichert. Soweit es hat niemand vor, einen Überwachungsstaat in Deutschland zu errichten. Die CDU hat seit Jahr und Tag dafür plädiert, dass an großen Plätzen genau solche Videoüberwachung eingesetzt wird. Soweit es hat niemand vor, einen Überwachungsstaat in Deutschland zu errichten. Was heißt das für den Rechtsstaat, wenn wir präventiv jeden verdächtigen? Der Rechtsstaat ist mittendrin in der Auflösung, weil es eine Herstellung von Sicherheit in dem Maße, wie es der Politik vorschwebt, nicht gibt. Wenn man diese Sicherheit herstellt, hat man die Staatssicherheit. Und die haben wir in der DDR abgeschafft. Und nun bekommt die Bundesrepublik noch ein Schlimmeres als das, was abgeschafft wurde. Die Fälschungssicherheit unserer Pässe, Gesetzespläne, privates Es hat niemand vor, einen Überwachungsstaat in Deutschland zu errichten. RFID heißt die Technologie, Radiofrequenzidentifikation. Es ist wie wenn man an irgendwelchen Gegenständen kleine, winzig kleine Peilsender hätte. Und so funktioniert RFID. Spezielle Lesegeräte funken ein Erkennungssignal an die Antennen der Chips, die auch Tags genannt werden. Diese Tags geben daraufhin ihre Daten preis. Jeder Gegenstand, jedes Lebewesen ist dadurch mit Hilfe von Datenbanken eindeutig zu identifizieren. RFID kann ein Horrorthema werden, wenn die Kennzeichnung von Gegenständen benutzt wird, um Menschen auszuspionieren. Ich kann ja heute schon eine Verbindung zwischen Gegenstand und Person herstellen. Die Daten jeder Festplatte und alle Telefonate sollen polizeilich und für die Geheimdienste benutzbar sein. Wie schwer wiegt dieser Eingriff? Was bedeutet das für unsere Verfassung? Die moderne Welt kennt viele Formen der Unfreiheit. Schon Feuerbach hat gesagt, man könnte eigentlich 80% der Bevölkerung in Ketten legen. Das wäre besser. Und dann hat er ein neues Strafrecht erfunden. Und so ähnlich sind wir heute dran. Vor einer scheinbaren Gefahr soll die Gesellschaft ihre gesamte Freiheit aufgeben. Und das ist eine Umkehrung dessen, was uns eigentlich unser Leben und unsere Demokratie wert ist. Diese Freiheitsaufgabe ist gleichzeitig der Sicherheitsstaat. Und damit geht die Sache über die Wupper. In Manwell Hill in England steht eine der größten Abhörstationen. Eine von vermutlich über 120, die zum weltweiten Abhörnetz Echelon gezählt werden. Das System soll dem Schutz vor Terroranschlägen dienen. Es ist darauf programmiert, bestimmte Zieladressen, Wörter oder sogar Stimmen zu erkennen. Einige der leistungsstärksten Rechner der Welt werten nach diesen Kriterien in Millisekunden die eingefangenen Signale des globalen Funkverkehrs aus. Ich möchte nicht in einer Welt leben, in der alles, was ich mache und sage, aufgezeichnet wird. Einigen Amerikanern fiel es dieses Jahr schwer, ihren Unabhängigkeitstag zu zelebrieren. Tausende demonstrierten in New York, San Francisco, Los Angeles, Boston und Washington gegen die Spionageangriffe des Geheimdienstes NSA. Die Bewegung Restore the Fourth hatte zu Protestaktionen aufgerufen. Sie bezieht sich auf den 4. Artikel der US-Verfassung, der vor willkürlichen Durchsuchungen schützen soll. Es ist die erste Regung, die sich auf den Straßen eines Landes zeigt, das die Medien seit Edward Snowdens Enthüllung wieder vermehrt Überwachungsstaat nennen. Sie stellen auch die Frage, wo eigentlich die Entrüstung der Menschen bleibt. Ich möchte nicht in einer Welt leben, in der alles, was ich mache und sage, aufgezeichnet wird, hatte Snowden gegenüber dem Guardian gesagt. Ein Mann, der heimlich seine Freundin, ein Jahreseinkommen von rund $200,000 und ein Leben auf Hawaii aufgibt, seit 12 Tagen auf dem Flughafen in Moskau wohnt und zum Spielball zwischen den USA und Russland geworden ist. Als letzte Woche Donnerstag Datenaktivisten in Berlin zur Demo am Brandenburger Tor aufriefen, kam kaum jemand. Wo beschwert man sich hier denn eigentlich? 600 Millionen Telefongespräche geraten täglich in die Netze des britischen Geheimdienstes GCHQ. Die NSA soll mit Hilfe ihres Spähprogramms PRISM allein bei Facebook in einem halben Jahr 10.000 Anfragen zu Daten von Usern gestellt, sich Zugang zu 19.000 Nutzerkonten verschafft haben. Den Verdacht, dass sich die Dienste der Five Eyes, USA, Großbritannien, Kanada, Australien und Neuseeland, bei der Beschaffung von Informationen außerdem unterstützen, gibt es schon lange. Was das eine Land nicht zapft, zapft vielleicht das andere. Und wir regen uns nicht einmal richtig auf. Sicher reden viele darüber, schließlich finden wir das unmöglich. Ist doch die intimste Privatsphäre, die da angegriffen wird. Gleichzeitig verstehen wir gar nicht, wie genau. Und das verhindert womöglich die Empörung, endlich aus diesem System auszubrechen. Man weiß ja gar nicht. Wo beschwert man sich denn hier eigentlich? Bei Google, Apple, Facebook, bei NSA, BND, GCHQ, bei Barack Obama, Angela Merkel, David Cameron, bei der EU? So interessiert bin ich auch nicht, heißt es dann oft. Wir reagieren mit einem Galgenhumor, der erahnen lässt, dass uns die Intransparenz dieses Skandals, von dem wir im Prinzip nur wissen, dass er gewaltige Ausmaße hat, unheimlicher ist, als wir zugeben. Leute, die mehr über ihn wissen als das, wünschen sich deshalb mindestens so etwas wie den Aufstand. Hamburgs Datenschutzbeauftragter Johannes Kasper sagte in der Taz: Wir müssen aufhören, digitale Untertanen zu sein, sonst droht am Ende der Verlust der Freiheit für alle. Der Gründer der Organisation Europe vs. Facebook, Max Schrems, sagt, man sollte in einer Demokratie in keiner begründeten Paranoia leben müssen. The Atlantic-Autor Derek Kanner schreibt, eine Regierung hätte den natürlichen Hang dazu, ihre Macht zu missbrauchen. Er fragt, warum sollte die Regierung bei der Abwehr von Terrorangriffen schon Halt machen? Warum nicht auch nach Raubkopierern fahnden? Warum nicht die Geschwindigkeit jedes Autos überwachen? Fahren ja viel zu schnell, was auch Leben kosten kann. Er antwortet, weil es den 4. Artikel der Verfassung gibt. Die Freiheit des Menschen. Schon seit Wochen tauchen in der Presse immer neue Details zum Abhörprogramm PRISM des US-amerikanischen Geheimdienstes NSA und zum Tempora-Programm seiner britischen Vettern auf. Telefon- und Computerverbindungen werden überwacht. Nicht nur bei den Russen und Chinesen oder den bösen Nordkoreanern, nein. Auch die Verbündeten sind natürlich im Visier. Aktuellste Informationen. EU-Vertretungen werden angezapft und verwanzt. Deutschland gilt sogar explizit als Angriffsziel. Die Empörung unter Politikern ist groß. Von inakzeptabel über abscheulich bis hin zu Riesenskandal ist die Rede. Und all dies ist natürlich auch richtig. Aber die Frage stellt sich schon, wo leben diese Leute eigentlich? Die Zeiten, wo in den Hinterzimmern von Postverteilerstellen Briefe über Wasserdampf geöffnet wurden, sind doch längst vorbei. Noch nie etwas von Staubsaugern im All gehört? Und warnen Geheimdienstkritiker nicht schon seit Jahren und Tagen vor den Geheimdienstkraken? Wirklich neu ist allenfalls das Ausmaß, das die Ausforschungen unter dem spätestens seit dem 9.11. immer passenden Schlagwort Terrorismusbekämpfung angenommen haben und das selbst die ewigen Warner erstaunt. Um wie viel ehrlicher sind da doch Kanzlerin Merkel, die erst einmal die Füße stillhält, und ihr Innenminister Friedrich, der nichts wirklich Verwerfliches zu erkennen vermag und stattdessen lieber auf echte oder erfundene Erfolge durch die fröhliche Geheimdienstkooperation hinweist. Gerade einmal rund 14 Tage ist es her, dass der Bundesnachrichtendienst für sein Technikaufwuchsprogramm 100 Millionen Euro zugesprochen bekam, um da technisch mithalten zu können. Die erste Tranche von 5 Millionen Euro ist bereits freigegeben. Da kann man sich über all die Verwunderer doch nur wundern. Wo beschwert man sich denn hier eigentlich? Bei Google, Apple, Facebook, bei NSA, BND, GCHQ, bei Barack Obama, Angela Merkel, David Cameron, bei der EU? Die anlasslose Überwachung der Bevölkerung ist keine Spezialität amerikanischer und britischer Geheimdienste. Auch der deutsche Bundesnachrichtendienst BND führt schon seit mindestens 1968 eine strategische Fernmeldekontrolle durch. Anfangs ging es dabei nur um den Schutz vor Angriffen des Ostblocks, seit 1994 auch um Terrorismus und illegale Rüstungsexporte, seit 2010 sogar um die Schleusung von Ausländern. Überwacht wird der internationale Telefonverkehr, seit 2001 auch die E-Mail-Kommunikation. Dabei filtert der BND, ob verdächtige Worte benutzt werden und ob verdächtige ausländische Anschlüsse beteiligt sind. Derzeit darf der BND maximal 20% der internationalen Kommunikation scannen. Aus Kapazitätsgründen schafft er aber eh nur 3-5%. Im Jahr 2011 ergaben sich so 290 nachrichtendienstlich relevante Hinweise. Konkrete Erfolge sind unbekannt. Der BND hätte gerne 100 Millionen Euro für bessere Technik. Im Rahmen der sogenannten Vorratsdatenspeicherung sind EU-weit alle Telefon- und Internetunternehmen verpflichtet, die Verkehrsdaten ihrer Kunden, wer telefoniert, mailt, simst, wann, wo, mit wem, wie lange, wer surft, mit welcher IP-Adresse, wie lange im Internet, mindestens 6 Monate lang zu speichern. Im Englischen nennt man diese Verkehrsdaten Metadaten. Die Polizei darf nur im Verdachtsfall auf die Daten zurückgreifen. In Deutschland wurde die Vorratsspeicherung Anfang 2010 vom Bundesverfassungsgericht gestoppt, das besseren Datenschutz forderte. Eine Wiedereinführung scheitert seitdem an der FDP-Justizministerin Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger. Soweit es hatte niemand vor, einen Überwachungsstaat in Deutschland zu richten. Wir müssen aufhören, digitale Untertanen zu sein. Sonst droht am Ende der Verlust der Freiheit für alle. Es ist erschreckend, dass deutsche Geheimdienste eine fremde Macht dabei unterstützen, uns auszuspionieren. Die Aufgabe deutscher Geheimdienste wäre es eigentlich, uns genau davor zu schützen. Das schreibt Herr Manfred Sommerfeld aus Hamburg im Spiegel von dieser Woche. Bleiben wir noch eine Weile beim Thema NSA, der globale Spitzelstaat. Die Totalüberwachung auf diesem Planeten ist Wirklichkeit geworden. Willkommen in der Science-Fiction-Welt der totalen Überwachung. Und es ist amtlich bestätigt. Es wird noch schlimmer kommen. US-Geheimdienst bezieht nämlich eine neue Zentrale für Deutschland in Wiesbaden. Die einzige Partei, die zumindest protestiert und zu Demonstrationen aufruft, ist die Partei Die Linke. Die ruft nämlich zu einem antimilitaristischen Spaziergang auf. Die US-Streitkräfte errichten an ihrem neuen Standort Wiesbaden-Erbenheim ein 124 Millionen Euro teures Zentrum. Das sogenannte Consolidated Intelligence Center, klingt toll, soll bis Ende 2015 fertig sein, das bestätigte ein Sprecher des Hauptquartiers des US-Heeres in Europa. USA REUR, am Donnerstag in Wiesbaden. Nach einem Bericht der Berliner Zeitung soll es sich bei dem Komplex um ein Abhörzentrum des US-Geheimdienstes NSA handeln. Also, sie gehen sogar noch weiter, trotz des Skandals. Trotz ihrer Demaskierung bauen sie ein noch schärferes Überwachungscenter. Dies habe der Präsident des Bundesnachrichtendienstes BND, Gerhard Schindler, am Mittwoch dem Bundestagsinnenausschuss mitgeteilt. Der BND dementierte das am Donnerstag. Im Intelligence Center sollen geheime Informationen für den geheimen Einsatz der US-Streitkräfte in Europa gesammelt werden. Was immer das auch sein mag. Haha. Die Bundesregierung wollte sich am Donnerstag nicht zu einem Medienbericht äußern, wonach die beiden durch Bild bekannt gewordenen PRISM-Programme identisch sind. Am Mittwoch hatte Regierungssprecher Steffen Seibert erklärt, laut BND existiere in Afghanistan zwar ein NATO-Programm namens PRISM, es sei jedoch nicht das der NSA. Bild legte am Donnerstag nach und behauptete, das PRISM-Programm in Afghanistan bediene sich aus den NSA-Datenbanken Marina und Mainway und speise diese auch. Beide Datenbanken würden außerdem genutzt, um abgeschöpfte Daten deutscher Staatsbürger zu speichern. Der Geheimdienstexperte Erich Schmidt-Ehnbohm bezweifelte in einem Interview mit dem Bonner Generalanzeiger in seiner Freitagsausgabe die Regierungsthese, es gebe zwei voneinander unabhängige PRISM. Das sei bei einem Nachrichtendienst nahezu ausgeschlossen. Die Linke kritisierte scharf den Neubau der NSA-Zentrale in Wiesbaden. Die innenpolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion Ulla Jelpke erklärte, mit dem Akzeptieren eines NSA-Überwachungszentrums in Wiesbaden mache sich die Bundesregierung zur Mittäterin einer der größten Ausspähskandale in der Geschichte der Bundesrepublik. Der linke Fraktionsvorsitzende im Hessischen Landtag, Willi von Ooyen, wies darauf hin, es sei bekannt, dass für Folterungen in Abu Ghraib verantwortliche Angehörige des US-Militärgeheimdienstes auch in Erbenheim stationiert waren. Er kündigte an, dass die Hessische Linke im August, ähnlich wie in Griesheim, zu einem antimilitaristischen Spaziergang in Wiesbaden aufrufen werde. Bei einer Anhörung im US-Kongress am Mittwoch äußerte sich der stellvertretende NSA-Direktor John Inglis zu Details des NSA-Spionageprogramms. Demnach hat der Geheimdienst die Erlaubnis von bis zu 3 Ausspähschritten. Das sagen die selber. Die geben also schon sehr viel zu, weil es eh rausgekommen ist. Bei einem ersten Schritt werden die Kontakte eines Verdächtigen erfasst. Dann auch die Kontakte der Kontakte. In einem dritten Schritt alle Verbindungen zu deren Kontaktpersonen. Im ersten Schritt, so sagt der Geheimdienstmann, geht es um bis zu 100 Leute. Das erklärte auch der Anwalt Jamil Jaffer von der Civil Liberties Union laut Washington Post. Im zweiten Schritt, also die Kontakte der Kontakte, kommt man schon auf 10.000 Personen. Und beim dritten Schritt auf 1 Million. Das heißt, wenn eine Person verdächtigt wird und alle Kontakte dieser Person ausspioniert werden und dann die Kontakte der Kontakte und dann noch ein Schritt, muss man Millionen Menschen praktisch ausspionieren. Ausspionieren heißt hier, ihre Daten sammeln, alles, was man über sie weiß und diese Person natürlich auch klassifizieren nach einem Grad der Gefährlichkeit. Wir wissen noch nicht, aber das wird Snowden uns wohl bald enthüllen, hoffe ich, dass man auch diese Gefährlichkeitsskala, mit der die NSA die Individuen weltweit bewertet, gezeigt bekommt. Dass man weiß, man hat von 0, absolut harmlos, bis 10, total gefährlich, sofort festnehmen oder ermorden, bekommt man eine Kennziffer zugewiesen, den Grad der Gefährlichkeit. Es wäre also interessant zu wissen, welchen Gefährlichkeitskoeffizienten jede Einzelperson zugewiesen bekommt, immer nach dem Algorithmus der NSA. Und darum geht es schließlich, dass man dann auch die sogenannten Taten einer Person voraus berechnen kann. Das heißt, wenn eine Person mit dem Gefährlichkeitsgrad 6 in die Situation ABC kommt, wie wird diese Person reagieren und zu welchen Maßnahmen würde diese Person eventuell greifen, da man ja auch schon Unterlagen hat, wie diese Person sich als Kind verhalten hat, als vielleicht in der Kindertagesstätte dieser Person einmal die Bananen weggenommen wurden und dann hat das Kind wild um sich geschlagen. Dann ist also die Frage, sollte man diese Person nicht im Vorhinein schon festnehmen und auch die Bürger nach ihrer Gefährlichkeitsskala schrittweise, wie Feuerbach sagte, zu 80% in Ketten legen. Bei einem Treffen der EU-Innenminister im litauischen Vilnius brachte Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich von der CSU am Donnerstag eine Meldepflicht für Unternehmen bei der Datenweitergabe ins Gespräch. Achtung, er brachte sie ins Gespräch. Er forderte sie nicht, sondern könnte man ja mal drüber reden. Alle Firmen, auch Internetkonzerne, müssten dann zwingend offenlegen, wenn sie die Daten europäischer Bürger an Staaten oder Geheimdienste außerhalb Europas liefern würden. Im Spiegel von dieser Woche, Ausgabe Nummer 29 vom 15. Juli, gibt es einen sehr interessanten Kommentar von Herrn Klaus Brinkbäumer. Der ist mit Amerikas Wahn überschrieben. Da heißt es ganz klar und lakonisch, die USA sind krank. Der 11. September 2001 hat sie verwundet und verstört. Das ist seit knapp 12 Jahren offensichtlich. Aber wie ernsthaft die Krankheit ist, das verstehen wir erst jetzt. Die NSA-Affäre legt einiges offen. Nicht nur die Telefongespräche und das digitale Leben vieler Millionen Menschen. Die Bespitzelung der Welt zeigt, dass die USA manisch geworden sind. Dass sie pathologisch handeln, übergriffig. Was sie tun, steht in keinem Verhältnis zur Gefahr. Seit 2005 sind durch Terrorismus pro Jahr im Schnitt 23 Amerikaner ums Leben gekommen, die meisten im Ausland. Mehr Amerikaner sterben durch herabfallende Fernseher, das schreibt Nicholas Christoph in der New York Times. Und 15 Mal so viele sterben, weil sie von einer Leiter stürzen. Seit 2001 haben die USA 8 Billionen Dollar für Militär- und Heimatschutz ausgegeben. Aber die Bedrohungen sind andere. Die wahre kurzfristige Gefahr ist hausgemacht. Über 30.000 Amerikaner sterben jährlich durch Schusswaffen. Dass amerikanische Kinder erschossen werden, ist 13 Mal so wahrscheinlich wie für Kinder in anderen industrialisierten Ländern. Dagegen tun der Kongress und Präsident Obama wenig oder, um fair zu sein, nichts. Sie reden hin und wieder darüber, nach jedem Amoklauf. Und die Waffenlobby unheilbar krank sagt, die vielen Waffen seien nötig wegen der Selbstverteidigung. Und gegen die wahren langfristigen Gefahren wie den Klimawandel unternimmt die wesentliche Verursacherin Amerika nichts oder, um fair zu sein, zu spät, zu wenig. Das alles heißt nicht, dass Terror nicht existent wäre. Es gab den 9.11. und Al-Qaida existiert, aber die Bespitzelung von Bürgern und Botschaften, von Konzernen und Bündnispartnern verstößt gegen das Völkerrecht. Sie ist monströs und so rechtswidrig wie Guantanamo, wo seit 11,5 Jahren Menschen festgehalten und zwangsernährt werden, gegen die oft keine Beweise vorliegen und die heute deshalb nicht freigelassen werden können, weil sie Amerika inzwischen hassen. So rechtswidrig wie Drohnen, die Menschen töten, die Obama per Unterschrift zum Abschuss freigibt. Eine politische Diskussion über all das findet so gut wie nicht statt. Anschläge seien durch die Bespitzelung verhindert worden, das sagt Obama, das sagt die Merkel. Und wir haben ihnen zu glauben. So erklärt man Wähler und Bürger zu Kindern, deren Eltern, die Regierungen, schon wissen, was richtig ist. Existiert jenes freie Amerika, das verteidigt werden sollte noch? Oder hat es sich durch die Verteidigung selbst abgeschafft? We'll be right back. Traum und den Schall am Meer. Du wirst es nicht glauben, ich kann lesen und schreiben. Ich kann Freund und Feind unterscheiden. Ich bin kein Ignorant. Und ich bin kein Idiot. Ich bin kein Ignorant. Und ich bin kein Idiot. Du hast Probleme, du bist traumatisiert. Doch fantastisch frisiert. Du bist ein Opfer des Trends, jeder kann es sehen. Lieber bleib ich alleine, eins mit dir zugehen. Ich bin kein Ignorant. Und ich bin kein Idiot. Ich bin kein Ignorant. Und ich bin kein Idiot. Manchmal seh ich die Welt durch einen Schleier. Ist von Aldi und mein Nachtisch ist von Bayer. Und bin ich verarmt oder beschissen gekleidet, gehörst du den Menschen, die man besser meidet. Du bist kein Ignorant. Terroristische Bedrohungen können wir die Bevölkerung nur schützen, wenn wir mit anderen zusammenarbeiten. Wir werden überwacht, immer und überall. Die Sammelwut ausländischer Geheimdienste kennt keine Grenzen, auch nicht die des deutschen Rechtssystems. Mit dem Hinweis auf Terrorgefahr wird das Grundrecht auf Privatsphäre ausgehöhlt. Wir dürfen uns nichts vormachen. Dieses Grundrecht gibt es nicht mehr. Es gibt es nicht mehr, wenn es so durchlöchert ist. Es gibt es sonst in einem demokratischen Rechtsstaat nicht, nur eben bei uns. Und das ist schon lange so, sagt Josef Foschopoth. 2012 hat der Historiker das Buch Überwachtes Deutschland veröffentlicht. Er kommt zu dem Ergebnis, seit Beginn der Bundesrepublik kontrollierten die Westalliierten massiv Briefe und Telefonate mit vollem Wissen deutscher Politiker. Es geht darum, dass 1945 Deutschland besiegt worden ist und die Siegermächte hier als Eroberer in das Land kamen und nicht um uns zu befreien und von daher natürlich bestimmt haben, wer hier was zu sagen hat. Und sie bestimmten natürlich die Richtlinien der Politik, wenn man so will, und zur Überwachung der Deutschen und natürlich auch dieses Deutschlands, das an der Grenze zu dem sowjetischen Imperium lag, war die Überwachung ein wichtiges Instrument. Also hat man von vornherein intensiv ganz Deutschland überwacht. Und diese Überwachungsmaßnahmen, die wurden dann im Laufe der Jahrzehnte immer intensiver. PRISM und Tempora, die Spähprogramme, die Edward Snowden aufgedeckt hat, stehen am Ende einer langen Entwicklung seit dem Kalten Krieg. Abgesichert durch geheime Abmachungen, die bis heute gelten. Man tauscht dann die Nachrichten aus und dazu sind sie alle eben noch aufgrund bestehender Verträge und Abkommen, geheimer Zusatzvereinbarungen, verpflichtet. Jede Bundesregierung muss dem zustimmen, dass diese intensive Kooperation weiter stattfindet. Schnüffeln unter Freunden? Die deutsche Politik gibt sich empört. Entweder wird hier kräftig gelogen oder man ist unfähig, das in der Administration vorhandene Wissen gewissermaßen aufzubereiten und den Zusammenhang zu erkennen. Auch das beides wird nicht der Fall sein, sondern es ist hier routinemäßig zusammengearbeitet worden und dass man sich natürlich auch zunehmend immer weiter von den rechtlichen Beschränkungen entfernt hat. Wie glaubwürdig sind dann die Beteuerungen der Bundesregierung? Die Bundesrepublik hat durch den 2+4-Vertrag ihre volle Souveränität wiedererlangt. Das markiert das Ende der Nachkriegszeit. Es gibt keine Einschränkungen dieser Souveränität. Doch die Affäre zeigt, die deutsche Politik hält sich an Abmachungen, die deutsche Unabhängigkeit beschneiden. Hier steht das Prinzip der Souveränität. Das heißt, wir müssen sagen, bis hierher und nicht weiter. Und nach innen müssen wir sagen, hier ist unsere Rechtsstaatlichkeit und ich erwarte, dass endlich die Bundesregierung nicht permanent sagt, was Sicherheit ist, sondern dass es der höchste Wert unserer Verfassung ist, dass es das Tolle seit 1948 eine so großartige Verfassung zu haben und die müssen wir schützen. Und das ist die Aufgabe der Zivilgesellschaft, die bislang natürlich da auch versagt hat. Sie muss jetzt dafür sorgen, dass diese Unrechtmäßigkeiten aus unseren Gesetzen, aus unserer Verfassung verschwinden. Edward Snowden hat den Anstoß gegeben. Jetzt ist es an der Gesellschaft, ihre Grundrechte einzufordern. Einen Kulturzeitbeitrag zum Buch von Josef Foschepoth über Bespitzelung in Westdeutschland sehen Sie unter kulturzeit.de. Jahre Niemandsland. Eine freie Stimme in einer wenig freien Welt. Contrabanda FM 91.4 Barcelona. Niemandsland. Niemandsland. Niemandsland. Thank you. wunderschöner Sommervormittag hier im Zentrum von Barcelona. Es ist Freitag für die einen. Für die anderen ist es natürlich Samstag. Samstag, der 20. Juli 2013. Wir sind wie immer hier live im Studio. Das Kondenswasser tropft mal wieder von den Wänden, sehr schwül, hier im Zentrum der Stadt. Die Temperaturen klettern so langsam auf die 27, 28 Grad hoch, dazu eine sehr hohe Luftfeuchtigkeit. Wir hatten versucht, in der ersten Stunde zu schildern, welche Gefahr eigentlich droht und was wir eigentlich verlieren im Moment, was wir schon längst verloren haben, nämlich die Gedankenfreiheit, und wohin das Ganze noch gehen wird, weil wir natürlich wissen, dass wenn man diese Überwachungsspähprogramme nicht stoppt, dass die so weit gehen und die Menschen so daran gewöhnen, dass wir irgendwann akzeptieren, dass sie uns Kameras in unsere Wohnungen installieren und Mikros, und dass wir wirklich akzeptieren, weil es eben irgendwelche Antiterrorgesetze erfordern, dass wir uns 24 Stunden lang selbst der Kuppel der Macht zeigen, in allen unseren Facetten. Selbst auf den Toiletten, so könnte man sagen, müssten ja dann auch Kameras installiert werden, weil auf den Toiletten kann man ja auch einen Terroranschlag vorbereiten. Die Logik dieser Leute ist dermaßen pervers, dass man, wer Bücher aus der Inquisitionszeit gelesen hat, weiß, wie verschlungen und pervers ein menschliches Gehirn reagieren kann. Du gibst nicht zu, du bist vom Satan besessen. Diese, sagen wir mal, satanische Komponente der Überwachungswahn Ausspähprogramme, diese satanische Komponente, dass man davon ausgeht, dass die Menschen vom terroristischen Satan besessen sind. Dieses Denken ist sehr gefährlich. Wenn sich das einmal eingeschlichen hat in die Strukturen der Macht und in die Geheimdienste, dann ist es vorbei mit jeder Art von Freiheit. Niemandsland 91.4 FM, meine Damen und Herren. Wir wollen sie nicht beunruhigen, sondern wir wollen Anstöße geben, darüber nachzudenken und die schwerwiegende Ernsthaftigkeit des Problems sich eigentlich einmal zu schildern, selbst zu zeigen, sich vorzustellen, wie schlimm das eigentlich alles ist. Això és Niemandsland. Un programa en alemany. Ràdio Contrabanda, al 91.4, freqüència modulada. Samstag, 20. Juli, die vermischten Katastrophen und kommentierten Meldungen im heutigen Niemandsland. Beginnen wir mit der Tagesschau in 100 Sekunden, übernommen von der ARD. Vielen Dank schon mal. Ja. US-Außenminister Kerry verkündet Durchbruch zum Abschluss seiner Nahostvermittlungsreise. Demnach haben sich Israel und die Palästinenser auf eine Grundlage für neue Verhandlungen geeinigt, nach Jahren des Stillstands. Details nannte Kerry nicht. Vertreter beider Seiten sollen sich bereits in der kommenden Woche in Washington treffen. Obama äußert sich erstmals persönlich zu umstrittenem Urteil. Der US-Präsident sagte, viele Afroamerikaner erfülle der Freispruch im Prozess um den gewaltsamen Tod eines schwarzen Jugendlichen mit Schmerz. Erinnerte er an die historische Ungleichbehandlung im Justizsystem. Zugleich rief er dazu auf, das Urteil zu akzeptieren. Heute soll es neue Proteste geben. Massenproteste gegen Umsturz in Ägypten. Zehntausende Anhänger des religiösen Lagers haben erneut für die Wiedereinsetzung des entmachteten Präsidenten Morsi demonstriert. Am Abend kam es offenbar zu gewaltsamen Zusammenstößen mit Gegnern Mossis. Mindestens 2 Menschen sollen ums Leben gekommen sein. Buschbrände in Kalifornien. Trotz eines Großeinsatzes der Feuerwehr mit 20 Hubschraubern lodern viele Feuer im Süden des US-Bundesstaates weiter unkontrolliert. Etwa 6000 Menschen mussten in Sicherheit gebracht werden. 7 Häuser wurden bereits zerstört. Trainer des FC Barcelona tritt zurück. Wenige Wochen vor Saisonstart verlässt Tito Villanova den spanischen Fußballmeister aus gesundheitlichen Gründen. Wie Vereinspräsident Rossell mitteilte, stehen Villanova weitere Behandlungen wegen seiner Krebserkrankung bevor. Wer sein Nachfolger wird, steht noch nicht fest. Das Wetter. Am Vormittag vom Nordwesten bis in den Osten vielfach stark bewölkt, sonst sonnig. Ganz im Süden sind Wärmegewitter möglich. 21 bis 31 Grad. Das waren die Nachrichten in 100 Sekunden von der Tagesschau. Auf der Homepage derselben Tagesschau gibt es zu lesen Friedensgespräche natürlich, dann 3 Tote bei neuer Gewalt in Ägypten. Die Anhänger und Gegner des entmachteten Präsidenten Morsi sind erneut auf die Straße gegangen. Es kam zu Ausschreitungen im Nildelta in der Stadt Mansoura. Nach offiziellen Angaben wurden dabei 3 Menschen getötet. Ich hätte Trayvon Martin sein können, das hat Obama gesagt. Er äußert sich natürlich sibyllisch, er sagt ja, nein. Er sagt ein Jein. Knapp eine Woche nach dem Freispruch im Prozess um den erschossenen Teenager hat US-Präsident Obama sich zu Wort gemeldet. Das Urteil kritisierte er aber nicht direkt. Er sprach ganz verschwommen von einer Diskriminierung Schwarzer im Rechtssystem, aber er ist ja Präsident und er kann da nichts machen. Nein, das hat er nicht gesagt, das sage ich, aber das ist das Ergebnis seiner institutionellen Ansprache. Dann gibt es ein Gesetz für neue Staatssender in Griechenland. Die Schließung des staatlichen griechischen Rundfunks Mitte Juni hatte landesweite Demonstrationen ausgelöst. Die kleinste Regierungspartei verließ aus Protest die Koalition von Premier Samaras. Nun hat das Parlament den Weg freigemacht für einen neuen Sender. Dann gibt es einen Aktionsplan gegen Tricksereien. G20 will Steuerschlupflöcher stopfen. Haha, da lachen wir schon. Wir sehen hier das Gesicht von Frau Lagarde, die selber in Betrügereien verwickelt ist. Genau diese Leute sollen natürlich jetzt für Ordnung sorgen. Haha, noch einmal. Multinationale Konzerne sollen künftig mehr Steuerverantwortung tragen und damit nationale Unternehmen und Bürger entlasten. Ein solches Modell hat die OECD beim G20-Finanzministertreffen vorgestellt und erhält Rückendeckung. CSU verabschiedet einen Bayern-Plan. Einen kurzen, knackigen Wahlkampf hatte CSU-Chef Seehofer immer wieder angekündigt. Jetzt gab es auf einem Parteitag den Startschuss und er ermahnte die CSU, auf dem Boden zu bleiben und weiter mit dem Bayern-Plan. Werfen wir einen Blick auf die junge Welt. Die junge Welt kommt heute ins Internet mit einem Foto zu einer Brandruine in Papenburg vom 13. Juli. Da fanden 2 Menschen den Tod. 2 Werkvertragsarbeiter der Meierwerft verbrennen in völlig überbelegter Unterkunft. Die Arbeiter wurden über 2 Subunternehmer aus Rumänien nach Papenburg geholt. Dann gibt es eine Meldung aus Eisenhüttenstadt. Nach Berlin und München tragen auch in Eisenhüttenstadt Flüchtlinge ihre Forderungen auf die Straße. Am gestrigen Freitag, demonstrierten rund 120 Menschen in Eisenhüttenstadt gegen die Zustände im dortigen Abschiebegefängnis. Vor der zentralen Aufnahmestelle für Flüchtlinge, die sogenannte ZASD, und dem angeschlossenen Gefängnis informieren bereits seit Dienstag Aktivisten über die Situation der Flüchtlinge. Nach Angaben von Unterstützern befinden sich seit dem 12. Juli 8 der dort Inhaftierten im Hungerstreik. Ein Teil von ihnen nimmt auch keine Getränke mehr zu sich. Sie fordern eine Aussetzung der Haft und die Aufnahme von Asylverfahren. Der Kontakt zu den Hungerstreikenden ist schwierig, da die 3 Personen, die sich mittlerweile im trockenen Hungerstreik befinden, im Krankenhaus untergebracht sind. Ihren Unterstützern wurde dort Hausverbot erteilt. Allen geht es schlecht. Wir gehen davon aus, dass sich die Hungerstreikenden im Gefängnis in einem ähnlichen Gesundheitszustand befinden. In unseren Augen ist es eine reine Behördenwillkür, wer ins Krankenhaus gebracht wird und wer im Gefängnis bleibt. Das sagt Peter Frank vom Netzwerk protestierender Flüchtlinge und Unterstützer gegenüber der Tageszeitung Junge Welt. Freitag früh fanden zwei Verhandlungen gegen hungerstreikende Flüchtlinge statt, ohne dass vorher deren Anwalt informiert wurde. Das Ergebnis ist uns unbekannt, so Frank. Das heißt, auch hier der Rechtsstaat, wie auf vielen anderen Gebieten, auf dem Rückzug. Dann schreibt die Junge Welt etwas über digitale Selbstverteidigung, Schutz der Privatsphäre im Netz, die Sicherheitsmechanismen müssen nutzerfreundlicher werden. Das ist ein Artikel von Herrn Ruben Wickenhäuser. Der sagt dazu Folgendes: Wir haben den Krieg verloren, so lautet die Kernthese eines Artikels, den ein Experte für Netzsicherheit im März 2013 auf der Internetplattform des US-Fernsehsenders CNN veröffentlichte. Im Licht der Enthüllungen über die NSA-Überwachung erscheint Bruce Schneiers Beitrag aktueller denn je. Anonymität im Internet sei unmöglich geworden. Selbst die Geliebte eines Direktors des CIA habe durch Überwachungsdaten ermittelt werden können. Zu viele Firmen tauschten mittlerweile Kundendaten untereinander aus, lauschten mittlerweile Kunden, passt natürlich auch. Zu viele Daten, jedes Stück für sich nichtssagend, ließen durch einfaches Addieren und Vergleichen eine Wolke mit dem Antlitz des Nutzers entstehen. Das Internet sei ein computergestütztes Phänomen, Computertechnologie nichts anderes als angewandte Mathematik, und die können nicht getäuscht werden. Schneier hat mit seinen Ausführungen sicherlich recht, aber es besteht die Gefahr, dass er dadurch Fatalismus schürt. Wenn es so schlimm steht, kann man sich ohnehin nicht mehr wehren. Diese Einstellung hat für die Gesellschaft eine ähnliche Wirkung wie ein bösartiger Tumor im menschlichen Körper. Sie kommt einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung gleich. Seine Ausführungen zeigen auf, wie weit der Arm gewisser Stellen reicht, wenn der Staat einer bestimmten Person oder Gruppe habhaft werden möchte. Die meisten Bürger betrifft das selten. Anders verhält es sich mit der alltäglichen Überwachung. Sei es nun der Einkauf per Kreditkarte oder das Taggen von Personen auf Facebook. Hier macht es eben doch einen großen Unterschied, ob man sich um derlei Fragen schert oder nicht. Selbst wenn man gezwungen ist, Facebook beruflich zu nutzen, bieten sich Wege, die Angabe persönlicher Informationen zu minimieren. Man kann auf das Taggen Bekannter verzichten und muss sein bisheriges Leben, Schule, Ausbildung, Geburtsort nicht offenbaren. Hierfür ein Bewusstsein zu schaffen und den Menschen das bequeme Gefühl der Hilflosigkeit zu nehmen, ist eine große und wichtige Herausforderung für die demokratische Gesellschaft. Seine E-Mail zu verschlüsseln ist eine Sache. Wird dies aber zum Standard, den die meisten Nutzer ganz selbstverständlich anwenden, wird es für die Überwacher ungleich schwerer, wichtige Nachrichten von unwichtigen zu unterscheiden. Hundert oder tausende Botschaften mögen irgendwann entschlüsselbar, hundert oder tausende Passwörter zu knacken sein. Milliarden aber stellen jeden noch so großen Dienst vor ungleich größere Herausforderungen. Je mehr sich jeder Einzelne um seine digitale Sicherheit kümmert, umso stärker wird die Sicherheit für alle Beteiligten. Die Pauschalüberwachung durch NSA und andere Mammutdienste würde dadurch erschwert. Das war ein Artikel, ein Auszug aus einem Artikel von Herrn Ruben Wickenhäuser zum Thema digitale Selbstverteidigung, heute erschienen auf der Tageszeitung der Jungen Welt. Werfen wir einen Blick in die Internetseite der TAZ, beziehungsweise auf die Internetseite. Die Frage ist hier, kommt das islamische Kalifat, sagt die TAZ. Demo von Morsi-Anhängern in Ägypten. Die Anhänger des gestürzten ägyptischen Präsidenten lassen nicht locker. Erneut gab es Massenproteste und mindestens 4 Tote am Freitag. Man sieht ein gewaltiges Bild von sich bückenden, gen Mekka nehme ich mal an, Menschen, alles Männer, keine einzige Frau wahrscheinlich dabei. Die leben ja auch gefährlich auf diesen Demonstrationen. Und die TAZ stellte also diese besorgte Frage. Massenpartys sind Körperverletzung, in Gemeinschaftseinrichtungen sollte es eine Impfpflicht geben, meint Eckart von Hirschhausen. Das sind also diese lustigen TAZ-Meldungen, die Lustiges und Kurioses und Ironisches mit, sagen wir mal, harten Informationen mischen. Eine Warnung vor einem gefälschten Pussy Riot Video. Vorsicht Fälschung, vorschnell sprechen viele Medien von einem neuen Video von Pussy Riot und gefährden damit die beiden inhaftierten Mitglieder. Da sieht man ein Mädchen, ein junges Mädchen mit einer Pussy Riot Maske. Die hat den ganzen Kopf damit eingewickelt, nur ein paar Schlitze für die Augen und der Mund ist frei. Pussy Riot hat ein neues Video gemacht, wirklich, Vorsicht ist angebracht. Per Twitter hat sich ein Bandmitglied, die Katja Samutsevich, bereits distanziert. Sie war zunächst gemeinsam mit Maria Aljochina und Nadezhda Tolokonokiva verhaftet worden, kam dann aber wieder frei. Samusetschewitsch schreibt, heute habe ich erfahren, dass Petja Verzilov, der Ehemann von Nadezhda Tolokonikova, die Vorbereitung des Fake-Clips der Gruppe Pussy Riot mit mir abgesprochen hatte. Schon lange habe ich mich nicht mehr so gewundert. Und noch ein weiteres Statement findet sich seit dem 16.07. im Netz. Heute haben wir mit Verwunderung festgestellt, dass wir eine neue Seite haben und ein neues Video veröffentlicht wurde, wovon kein Mitglied der Gruppe wusste. Also, die Taz warnt vor Fälschungen von Pussy Riot Videos. Dann haben wir einen Artikel über Korruption in Spanien. Die Taz zeigt da ein Foto von demonstrierenden Menschen in Madrid. Tausende fordern den Rücktritt des spanischen Premiers wegen illegaler Finanzgeschäfte seiner Partei. Diese verhindert eine Fragestunde im Parlament. Madrid. Tausende von Menschen haben also am Donnerstagabend in über 40 spanischen Städten vor den Büros der konservativen Partido Popular, PP, wir nennen die hier im Niemandsland gerne Neofrankisten, was sie ja auch sind, demonstriert. Rücktritt, Rücktritt, riefen sie immer wieder. Erbost über die 20 Jahre lange illegale Finanzierung der PP, wie sie der inhaftierte Ex-Schatzmeister Luis Bárcenas vor dem Ermittlungsrichter Anfang der Woche bestätigt hat. Ein starkes Polizeiaufgebot riegelte in Madrid die PP-Zentrale weiträumig ab. In der Hauptstadt wurden zwei junge Demonstranten festgenommen. In Valencia traf es vier ältere Menschen, die sich weigerten, ihren Ausweis zu zeigen. Das erklärt die Taz und die Taz-Reporter waren vor Ort. Regierungschef Rajoy ignoriert die Proteste, ebenso wie die Anträge der Opposition, vor dem Parlament zu den schweren Korruptionsvorwürfen Stellung zu nehmen. Siebenmal stimmte Rajoys absolute Mehrheit gegen eine solche Fragestunde. Die größte Oppositionspartei, die sogenannte sozialistische PSOE, will deshalb einen Misstrauensantrag gegen Rajoy einbringen. Ich will nicht Regierungschef werden, erklärt Parteichef Alfredo Pérez Rubalcaba, wohlwissend, dass ein Misstrauensantrag an den Mehrheitsverhältnissen natürlich scheitern wird. Ich will, dass der Regierungschef vor dem Parlament erscheint und Erklärungen abgibt. Die Spanier haben das verdient, fügt er hinzu. Die PSOE setzte Rajoy eine Frist. Am kommenden Mittwoch tagt der ständige Ausschuss des Parlaments erneut. Wenn die PP dann wieder einen Antrag auf Befragung Rajoys verhindert, wird das Misstrauensvotum eingeleitet. Die Spanier frühstücken jeden Tag mit neuen Nachrichten aus dem Ermittlungsverfahren. Nach und nach sickert der Inhalt der Dokumente durch, die Bárcenas-Ermittlungsrichter Pablo Ruz vom obersten spanischen Strafgerichtshof der Audiencia Nacional übergeben hat. Nicht nur, dass führende Parteifunktionäre, unter ihnen auch Rajoy selbst, also der Präsident Spaniens, über Jahre aus illegalen Großspenden mit Umschlägen voller Schwarzgeld bedacht wurden. Ganze Landesverbände der PP finanzierten Wahlkämpfe, Kongresse und wohl auch Gebäude aus der sogenannten schwarzen Kasse, der Kasse B. Zu den Spendern gehören die großen Baufirmen des Landes. Unter ihnen sollen auch so illustre Unternehmer wie ACS-Chef und Real Madrid-Präsident Florentino Pérez sein. Es sind die gleichen Unternehmen, die anschließend lukrative öffentliche Aufträge erhielten. Im von Rajoys rechter Hand, der PP-Generalsekretärin Maria Dolores Cospedal, regierten Castilla-La Mancha, soll ein Bauunternehmer 200.000 Euro in die Wahlkampfkasse gezahlt haben und dafür von der Stadt Toledo mit einem millionenschweren Bauprojekt bedacht worden sein. In Galicien halfen mehrere Bauunternehmen der dortigen PP unter dem mittlerweile verstorbenen Parteigründer und Ex-Franco-Minister Manuel Fraga, nach dessen Wahlniederlage 2005 aus finanziellen Nöten. Und selbst hohe Militärs konnten auf die schwarzen Kassen der PP setzen. So übernahm Bárcenas die Anwaltskosten für sechs hohe Offiziere. Diese wurden angeklagt, nachdem ein schlecht gewartetes ukrainisches Leihflugzeug 2003 mit 62 spanischen Soldaten und 13 Besatzungsmitgliedern an Bord auf dem Flug von Afghanistan nach Spanien über die Türkei abstürzte. Es stinkt in Spanien bis zum Himmel. Das war ein Artikel, der in der Taz am heutigen Samstag auf der Homepage erscheint. Dann gibt es noch mehr interessante Meldungen. Neues vom Eurohawk, Minister de Maizière unter Beschuss. Es wird eng für Thomas de Maizière. Ein neues Dokument legt nahe, dass er schon im März von Problemen bei der Zulassung der Drohnen wusste. Drohnen sind diese ferngelenkten Kampftötungsflugzeuge, die überall auf der Welt mittlerweile Leute abknallen. Verwirrspiel und Passwortkonten, angeblich US-Kongress gehackt. Nach eigenen Angaben ist es einer Hackergruppe gelungen, die Passwörter von Mitarbeitern des US-Kongresses zu knacken. Die IT-Abteilung des Kapitols dementiert dies allerdings. Dann würde ich sagen, werfen wir einen Blick auf die Homepage des Spiegel. Den hatten wir heute noch nicht, den hatten wir nur in seiner Printausgabe. Und mal gucken, was die heute so als Aufhänger und Riesennachricht bringen. Der Spiegel.de. Da kommt das Bild von Barack Obama. Ist ja ein sympathischer Mensch, wenn man ihn so sieht auf der Homepage. Dieses Gesicht, das ist einfach ein netter. Und man fragt sich, mein Gott, was soll er jetzt machen? Der ist umringt von Haifischen, hat vielleicht Ansichten wie Sie und wir, meine Damen und Herren, und hat dann seine Berater und die sagen ihm, das kannst du nicht sagen, das dürfen Sie nicht sagen, Herr Präsident, Sie müssen das und das sagen. Es geht um dieses beispiellose, an Rassismus grenzende Urteil. Der Präsident sagt da ganz persönlich in einer Rede zu Trayvon Martin, hören wir da mal kurz rein, weil es ist wirklich erschütternd, wie die Machtlosigkeit eines Präsidenten da gezeigt wird und zelebriert wird. Dieser Mann hat wahrscheinlich so viel Macht wie Sie und wir, wenn es darum geht, die großen Themen der Nation, eben Rassismus, Militarismus, Überwachung, ausländische Kriege, Kriege im Ausland, zu bestimmen. Da gibt's nicht viel. Hören wir mal rein. Deutliche Worte von US-Präsident Obama zum Thema Rassismus in Amerika. Gut eine Woche nach dem umstrittenen Freispruch im Fall des erschossenen 17-jährigen Trayvon Martin äußert sich Obama überraschend persönlich. When Trayvon Martin was first shot, I said that this could have been my son. Das hätte mein Sohn sein können, sagt Obama. Another way of saying that is Trayvon Martin could have been me. Das hätte er vor 35 Jahren sein können, sagt er auch. There are very few African American men. Es gibt wenige Afroamerikaner, die nicht die Erfahrung gemacht haben, im Kaufhaus verfolgt zu werden. Nicht eingeschlossen, sagt er. That includes me. There are very few. Es gibt wenige, die nicht die Erfahrung gemacht haben, dass Autos verriegelt werden, wenn sie die Straße entlang laufen. Street and hearing the locks click on the doors of cars. That happens. Das ist mir passiert, zumindest bevor ich Senator wurde. Es gibt wenige Afroamerikaner, die nicht die Erfahrung gemacht haben, einen Aufzug zu betreten und eine Frau umklammert nervös ihre Handtasche. Obama fordert nun, die Gesetzgebung einzelner Staaten zu überprüfen. Er stellte das umstrittene Notwehrgesetz Stand Your Ground in Frage. Führt das wirklich zu Frieden, Sicherheit und Ordnung, dieses Stand-Your-Ground-Gesetz? Man kann, wenn man sich bedroht fühlt, die Waffe zücken und jemanden erschießen. Führt das wirklich zu Frieden, Sicherheit? Und jene, die sich weigern, diese Stand-Your-Ground-Gesetze, wenn Trayvon Martin volljährig und bewaffnet gewesen wäre, hätte er sich behaupten können, auf diesem Bürgersteig? Und glauben wir, er wäre im Recht gewesen, wenn der Zimmermann, der ihm im Auto gefolgt war, aus Angst erschossen hätte? Wenn die Antwort nicht eindeutig ist, scheint es mir, als sollten wir diese Gesetze überprüfen. Obamas Auftritt soll auch beschwichtigend auf die schwarze Community wirken. Für Samstag sind landesweit Proteste gegen das Urteil angekündigt. Ja, man muss natürlich so ehrlich sein und sagen, Obama, Hut ab, Mann, das hast du wirklich toll gesagt. Was soll man machen? Man kann also wirklich nicht anders, als zu sagen, so eine Rede sollte mal jemand halten von den Herrschaften hier. Ich wiederhole nochmal, ob diese Rede dann Konsequenzen hat, das heißt, ob Obama dann wirklich etwas ändern kann an diesem rassistischen Rechtssystem, das ist eine andere Frage. Wir behaupten hier einfach, der Präsident hat weniger Macht als Sie und wir, meine Damen und Herren. Der ist eingepackt in einem Korsett von Bestimmungen, von institutionellen Zwängen und da gibt es nur wenig, was er machen kann. Er kann vielleicht dafür sorgen, dass die Familie eine Entschädigung bekommt und sein Machtwort sprechen hier und da. Aber insgesamt, die Richtlinien der Politik, ja, die werden wohl im Pentagon und von der NSA und von dem Nationalen Sicherheitsrat entschieden. Dann bringt der Spiegel sehr viel zum Thema Kreml-Gegner. Opposition feiert Nawalnys Rückkehr nach Moskau. Die haben ja einen Rückzug gemacht. Sie empfingen ihn wie einen Heilsbringer. Zuerst im Knast und dann freigelassen. Hunderte Menschen haben Alexei Nawalny bei seiner Rückkehr nach Moskau begeistert begrüßt. Nach seiner vorläufigen Freilassung aus der Haft will der Putin-Gegner nun Bürgermeister der russischen Hauptstadt werden. Das würde ich auch versuchen, wenn ich so fies angeklagt wäre, Holz geklaut zu haben. Und mit meinen oppositionellen Sprüchen dem Putin unbequem wäre, dann würde ich natürlich schnell versuchen, Bürgermeister zu werden. Asylbewerber revoltieren im australischen Flüchtlingslager, also wie in Deutschland, auch in Australien, Riots von Menschen, die gesetzeswidrig in Flüchtlingslager eingepfercht werden und ihren fundamentalen Menschenrechten beraubt werden. Dann äußert sich der Spiegel auch zum Thema deutscher Ärger über US-Späh-Affäre. Aufklärung gibt's nicht. Da kann die Kanzlerin lange warten. US-Präsident Barack Obama scheint die NSA-Schnüffelaktion weder aufklären noch beenden zu wollen. Während die Bundesregierung zu beruhigen versucht, sprach Geheimdienstchef Alexander Keys Alexander jetzt Klartext. Klartext heißt bei diesen Leuten, wir machen, was wir wollen. Dann ein Foto. Mehr als ein Coach, Barcelonas Tito Villanova, mehr als ein Club. Dieses Motto des FC Barcelona lebt kaum jemand so leidenschaftlich wie sein Trainer Tito Villanova. Jetzt muss der 44-Jährige seinen Traumberuf aufgeben. Er ist erneut an Urspeicheldrüsenkrebs erkrankt. Dann sieht man hier Fotos von Tito Villanova. Ja, er sieht schon sehr gezeichnet aus nach diesen Krebsoperationen und diesen Chemotherapiebehandlungen. Jedenfalls, er ist ein toller Kerl und ein klasse Trainer und wir sind hier natürlich im Niemandsland auch wirklich besorgt und hoffen, dass er bald wieder fit ist und dass er da heil rauskommt. Und damit beenden wir kurzerhand den heutigen Katastrophenblog. Meine Damen und Herren, 20. Juli 2013, hier endet unser Niemandsland Presseüberblick und Katastrophenblock. Und ich grüße ganz herzlich die Hörer von Niemandsland in Barcelona. Hallo, liebe Freunde, hier aus dem Herzen Berlin, aus Kreuzberg, Heinrichplatz, aus der Taqueria, grüßt euch euer Charlie, alias Klaus. Und ich berichte hier vom Heinrichplatz aus Berlin mit meinem Freund Daddy. Und viele Grüße von der Uferkommune aus Tempelhof, deren Mitbegründer ich bin seit 79. Und es geht immer weiter. Und ich grüße auch Niemandsland und alle Freunde Berlins. Und lasst euch bei uns blicken. Wir kommen auch gerne zu euch. Ich liebe euch. Ciao. Von dem Album Amiga A Go Go, Volume 1, Deutsche Demokratische Rare Grooves, haben wir jetzt ein Lied vom Gerd Michaelis Chor. Es bleibt die Sonne. Das war DDR-Musik in Reinkultur. Rare Grooves. Klaus Schenk, Graf von Stauffenberg, Oberst und Stabschef beim Befehlshaber und Einsatzleiter des Ersatzheeres, Widerstandskämpfer, der am 20. Juli 1944 das Attentat auf Hitler verübte. An einem 20. Juli. Der Führer zeigt sich seinem Volk nicht mehr. Er verkriecht sich in die Bunker der Wolfschanze in Ostpreußen. Dort finden die militärischen Lagebesprechungen statt. Am 20. Juli 1944 platziert Oberst Klaus Schenk, Graf von Stauffenberg, bei einer solchen Besprechung eine Bombe am Kartentisch. Unter einem Vorwand verlässt er den Raum. Die Sprengladung detoniert. Stauffenberg ruft in Berlin an und setzt die Operation Walküre in Gang, die Übernahme der Regierung. Doch Adolf Hitler hat überlebt. Er lässt die aufständischen Offiziere verhaften. Stauffenberg und weitere Widerständler werden noch in derselben Nacht hingerichtet. Himmlers SS setzt Hunderte von wahren oder vermeintlichen Widerstandskämpfern fest. Ihnen wird ein Schauprozess vor dem berüchtigten Volksgerichtshof gemacht. Morde? Sie sind ja ein schäbiger Lump! Brechen Sie unter der Gemeinheit! Eine Kamera hält Richter Freislers schändliche Prozessführung fest. Er überzieht die Widerstandskämpfer mit Hohn und Spott. Die Urteile stehen schon vorher fest. Ich habe kein Gefühl für wahr. Sie werden mit dem Tode bestraft. Ihr Vermögen verfällt dem Reich. dem letzten Teil des heutigen Niemandslandes möchte ich allen Hörerinnen und Hörern den Punkmann, den Punker Jens Rachut vorstellen. Ja, Jens Rachut, der Name wird Ihnen wahrscheinlich nichts sagen, meine Damen und Herren. Auch der Name NRFB nicht, Nuclear Raped Fuck Bomb. Aber dieser Mann ist ein Knüller, ein Hammer und ein Urgestein der deutschen bzw. der Hamburger Punk-Szene. Jens Rachut, der im kommenden Jahr 60 wird, ist seit den frühen 80ern eine zentrale Figur, wie gesagt, der Hamburger Punk-Szene. Seine Bands, von Angeschissen über Blumen am Arsch, die Band Hölle oder Oma Hans, wurden immer auch über diese Kreise hinaus hochgeschätzt. Der kommerzielle Erfolg war dabei für Rachut weder dringlich, noch fand er im großen Maßstab statt. Nun erscheinen gleich zwei neue Alben mit Rachut-Beteiligung. Mit seiner Band Kommando Sonnemilch führt er solide, aber etwas überraschungsarm den melancholischen, treibenden Mollpunk seiner früheren Bands fort. NRFB aber sind ein ganz anderes Kaliber. Hören wir einmal die NRFB, die Nuclear Raped Fuck Bomb Band von unserem Punkmann Jens Rachut. Das Stück heißt Der Panzerfahrer und danach erzählen wir ein bisschen weiter über ihn, sein Treiben und Kunstschaffen. Jens Rachut. Na, geht ja gut los mit einem wummigen Techno-Beat. Mal gucken, was dabei rauskommt. Lassen Sie sich überraschen. We'll be right back. So, da haben Sie einen Eindruck, mit was für einem Kaliber es wir hier zu tun haben. Wie gesagt, zwei neue Alben mit Rachut-Beteiligung, Jens Rachut, erscheinen. Die Band Kommando Sonnenmilch führt er solide, aber etwas überraschungsarm, wie gerade schon gesagt. Da führt er den melancholischen, treibenden Mollpunk seiner frühen Bands fort. NRFB war das gerade mit dem Lied Der Panzerfahrer. Ihr reguläres Debütalbum Trüffelbürste, das ist eine EP, erschien bereits 2011, folgt weitaus mehr einer neodadaistischen Programmatik, sofern man da von einer solchen sprechen kann. Neben Rachut wirken derzeit Mense Rehns und Thomas Wenzel von den Goldenen Zitronen, Armin Nagel, Schlagzeuger der Noisecore-Band Kurt, die Schauspielerin Lisa Hagmeister und Becky Ohms mit, eine Organistin, die Rachut nach eigenen Angaben am Proberaum aufgegabelt hat. Diese Crew bekommt von Rachut dessen poetische Qualitäten. Die Band gibt ihm flauschige Beats und eine reingrätschende Gitarre zurück. Das Konzept. Jeder macht das, was ihm gerade einfällt, so Rachut. Klassische Proben gibt es bei uns nicht. Da trifft dann in einer abenteuerlichen Mixtur eine obszön kreischende Orgel auf schlagkräftige Synthes, da folgen Chorstimmen auf Gejohle und Gestöhne, da poltern Beats genauso wie Gitarren, klassische Blues- und Country-Licks spielen. Punk ist das natürlich höchstens im Geist, denn das musikalische Feld ist weit, irgendwo zwischen Elektro- und Freak-Folk. Es finden sich gar ein paar Afro- und Karibik-Rhythmen dazwischen wieder. Jo, kommen wir zu einem anderen Lied. Jens Rachut wollen wir dir mal vorstellen. Als Was geht Gott an Karneval? Inside. Niemandsland 91.4 FM. Kontrabanda Barcelona. Bleiben wir beim Punkmusiker Jens Rachut. Rachut sieht man durchaus den 80er Jahre Punk an. Rötlich gefärbte Haare, die unter der Kopfbedeckung hervorlugen. Dazu ein volles Gesicht mit breitem Grinsen. Große, weit aufgerissene, neugierige Augen. Er ist direkt und salbadert gern drauf los. Ach, noch ein Jens. Wie lebt sie's mit dem Namen? In manchen Ländern können die den ja nicht aussprechen. Der Kerl mit Hut, Jeansjacke und Strangler Shirt sitzt gemeinsam mit Menserens in einer kleinen ranzigen Kneipe in Prenzlauer Berg. Man reißt Witze mit dem Labelchef, säuft Discounter-Champagner und unterhält sich über Uli Hoeneß, Slayer und den eigenen Schrebergarten. Über Teufel und die Welt also. Pressetage wie diese hier wären mit seinen alten Punkbands und ihrer Anti-Haltung zum Musikbusiness undenkbar gewesen. Inzwischen resümiert Rachut selbstironisch: Uns geht's gut, wir haben Champagner, Kaffee und die Fahrkarten werden auch bezahlt. Dennoch möchte er auf Abstand zur Kulturszene bleiben. MRFB bringen es auf die allzu simple Formel Kill Mainstream. Ein Song, in dem die Band vergnüglich im Wechsel Schrill, Still und Grill Mainstream singt. Kommando Sonnenmilch, Korallen. Jens Rachut. Kommando Sonnenmilch, Korallen. Größtmögliche künstlerische Unabhängigkeit ist ein zentrales Thema bei Jens Rachut. Benz Viketka warf er einst via Song sinngemäß Opportunismus vor. Und schon bei Dackelblut textete Rachut über Popkünstler, die von Musikmanagern gepimpt würden. Dann den Tiefgang hat er weggemacht, er streichelt noch das Haar. Den Marsch durch die musikalischen Institutionen verbindet Rachut mit mundtoten Musikern. Anderen würde man diese strikte Anti-Haltung ganz sicher krumm nehmen. Er kommt damit durch. Liegt's am Humor? Liegt's an den grotesken Texten? Es liegt wohl daran, dass Rachut in erster Linie ein brillanter Lyriker und Texter ist, der vom Erzählduktus her etwa in einer Tradition von Charles Bukowski oder bisweilen sogar von William S. Burroughs steht. Zum Abschluss noch ein Lied dieses ungewöhnlichen Künstlers von seiner Band Oma Hans. Drücke ich mal das Lied Fadenkreuz. Hören wir da mal rein. Mal gucken. Ah, da gibt's noch erstmal Advertisement. Und das wollen wir natürlich nicht. Da gibt es, oh ja, hier. Schöne Frauen haben eine Art Sonnenmilch, mit der sie sich eincremen. Aber gut, das ist eine Anzeige. Und jetzt kommt Oma Hans, ideale Fadenkreuze. Ich verabschiede mich aus dem heutigen Niemandsland, meine Damen und Herren. Vielen Dank fürs Zuhören. Es hat Spaß gemacht. Ich hoffe, Ihnen auch, uns 2 Stunden zugehört zu haben. Und ich wünsche allen ein wunderschönes Wochenende. Lebt das Leben. Steigt aus Facebook und dem ganzen Internetkram, soweit ihr das könnt, aus. Löscht alle eure Daten. Ladet nichts Wichtiges hoch. Nur das, was wirklich auch nicht anders geht, und sonst schreibt euch Briefe, klebt sie gut zu, weil diese Wasserdampftypen, die gibt's Gott sei Dank nicht mehr so. Das würde viel zu viel Aufwand mit sich bringen, unsere Briefe noch alle zu öffnen. Also schreibt Briefe, schickt euch wieder richtige Fotos, und damit wird die Welt nicht so überschaubar sein und eure Profile werden nicht so berechenbar sein. Meine Damen und Herren, ein wunderschönes Wochenende. Gur, ja, tschüss, halten Sie die Ohren steif. Ich liebe den Sommer. Radio Sommer in Niemandsland.